kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Du liebst Musik und Gitarrenklang. Und von Lachen und Tanzen liebst du die ganzen Jahre lang. Aber die Zeit geht so schnell vorbei. Ganz andere Dinge gibt es dann für uns zwei. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Schön in den Jahren, wenn in den Haaren Silber ist. Freu dich mit mir auf die schöne Zeit, wenn der Sommer des Lebens Rosens der Liebe streut. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Mit dir ist jeder Tag so wunderschön. Drum soll die Zeit mit dir gehen. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Ja, du wirst immer, immer geliebt von mir.